Ein Mann aber in Caesarea, mit Namen Cornelius, Hauptmann bei der sogenannten italischen Kohorte, fromm und gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause, eifrig in Almosen für das Volk und beständig im Gebete zu Gott, sah in einem Gesichte deutlich ungefähr um die 9. Tagesstunde einen Engel Gottes bei sich eintreten, der ihn anredete, Cornelius. Er aber blickte ihn an und sprach erschrocken, was ist, Herr? Er sagte aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedenken vor Gott. Und nun schicke Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, der den Beinamen Petrus führt, holen. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der ein Haus am Meere hat. Wie aber der Engel, der mit ihm sprach, fortgegangen war, rief er zwei von seinen Leuten und einen frommen Soldaten von denen, welche bei ihm den Dienst hatten, und erzählte ihnen alles, und schickte sie nach Joppe. Am folgenden Tage aber, da dieselben ihres Wegs dahin zogen und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach zu beten, um die 6. Stunde. Er wurde aber hungrig und wünschte zu essen. Während man es ihm aber richtete, kam eine Verzückung über ihn, und er schaute den Himmel offen, und ein Geräte herunterkommen wie eine große Leinwand, die an den 4 Ecken herabgelassen ward auf die Erde. Darin waren alle vierfüßigen und kriechenden Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme drang zu ihm, stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, nicht doch, Herr, habe ich doch niemals etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum zum zweiten Male sprach eine Stimme zu ihm, was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht gemein. Dies geschah aber dreimal, und alsbald ward das Gerät zum Himmel aufgenommen. Wie aber Petrus sich nicht zu erklären wusste, was das Gesicht bedeute, das er gesehen, siehe da hatten die von Cornelius abgeschickten Männer das Haus des Simon erfragt, und standen am Tore, und riefen und forschten, ob hier Simon, der den Beinamen Petrus führe, zu Gast sei. Da aber Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe es sind Männer da, welche dich suchen. Steh du nur auf und gehe hinunter, und ziehe mit ihnen ohne Bedenken, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus hinunter und sagte zu den Männern, hier bin ich, den ihr suchet, warum seid ihr da? Sie aber sagten, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, wohlbezeugt vom ganzen Stamm der Juden, hat einen Spruch bekommen, von einem heiligen Engel, dich holen zu lassen in sein Haus, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie herein und bewirtete sie. Tags darauf aber stand er auf und reiste mit ihnen ab und einige der Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Tags darauf aber langten sie in Caesarea an, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengeladen. Wie es aber geschah, dass Petrus eintrat, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf mit den Worten, stehe auf, ich bin auch ein Mensch. Und im Gespräche mit ihm ging er hinein und traf eine zahlreiche Versammlung und sagte zu ihnen, ihr wisset, dass es einem jüdischen Manne nicht erlaubt ist, sich zu einem von anderem Stamme zu halten oder ihn zu besuchen. Und mich hat Gott gewiesen, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen, darum bin ich der Bestellung auch ohne Widerrede gefolgt. Nun frage ich, zu welchem Zwecke habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sagte, auf die Stunde vor 4 Tagen war ich auch um die 9. Stunde zu Hause im Gebet, und siehe da stand vor mir ein Mann in strahlendem Gewand, und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deine Almosen ward gedacht vor Gott. So schicke nun nach Joppe und lasse Simon mit dem Beinamen Petrus holen, er ist zu Gast im Hause eines Gerbers Simon am Meer. Also gleich nun schickte ich zu dir, und du hast wohlgetan zu kommen. Nun also sind wir alle vor Gott bereit, zu hören alles, was dir von dem Herrn anbefohlen ist. Petrus aber setzte den Mund auf und sagte, ich fasse in Wahrheit, dass Gott nicht auf die Person sieht. Sondern wer in irgendeiner Nation ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ist ihm genehm. Das Wort hat er ausgehen lassen an die Söhne Israels, mit der frohen Botschaft von Frieden durch Jesus Christus. Er ist der Herr über alle. Ihr wisset von der Sache, die ganz Judäa betroffen hat, ausgehend von Galiläa, nach der Taufe, welche Johannes verkündet hat, nämlich Jesus von Nazareth, wie ihn Gott gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, und er ist umhergezogen, wohltuend und heilend alle vom Teufel bewältigten, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen von allem, was er getan hat im Lande der Judäer und in Jerusalem, er den sie dann am Holze aufgehängt und getötet haben. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihm verliehen zu erscheinen, nicht allem Volke, aber Zeugen, die von Gott zuvor verordnet waren, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung von den Toten. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu verkünden und zu bezeugen, dass er ist der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote. Für diesen zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen Sündenvergebung empfange jeder, der an ihn glaubt. Während noch Petrus diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist auf ihn, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen ward. Denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Hierauf nahm Petrus das Wort: Kann jemand das Wasser versagen zur Taufe dieser, die den Heiligen Geist empfangen haben, so gut wie wir? Er befahl ihnen aber, sich im Namen Jesus Christus taufen zu lassen. Hierauf baten sie ihn, einige Tage bei ihnen zu bleiben.